Hat man, Herr Professor, versäumt, mich Ihnen für heute anzusagen? Durchaus nicht, kurfürstliche Hoheit. Doch ich, der zerstreute Professor im Wortsinn, leider habe Dienstag und Mittwoch verwechselt. Natürlich war höchst geehrt, dass Euer Hoheit mir Ihren huldvollen Besuch ankündigten. Wüssten, Herr Doktor, warum ich komme, Sie sprechen nicht von Huld. Ich komme mit einer fast unzumutbaren Bitte. Aber zu Ihnen, Meister Cranach, wäre ich sowieso bald gepilgert, Bilder zu kaufen. Kann man denn diese reizende Eva erwerben? So gereichte mir und zweifellos auch der jungen Dame zu Ehre, kaufen Hoheit dieses Bild für eine ihrer berühmten Sammlungen. Darf man fragen, wer die Schöne ist? Maler wie Ärzte, euer kurfürstliche Hoheit, müssen ihre Berufsgeheimnisse wahren. Doch werde ich sie fragen. Jedenfalls aus adligem Hause. Dr. Luther, kennen Sie wen, der so freizügig Akte malt wie Meister Cranach? Bestimmt im Norden keiner, kurfürstliche Hoheit. Daher ich sehr dankbar wäre, Herr Bürgermeister. Bin nicht mehr Bürgermeister. Abgewählt, leider. Will mich aber sehr bemühen, es wieder zu werden. Würden Sie bitte dabei bleiben, wenn ich dem Herrn Professor jetzt meine Bitte vortrage? Denn wie Sie Frauen malen, so natürlich, wie Gott die erschuf, bestimmt als einziger nördlich der Alpen. Das garantiert mir, Sie werden Verständnis finden für meine höchst peinliche Situation. Herr Professor, ich bitte Sie, mich mit meiner zweiten Ehefrau in aller Form kirchlich zu trauen. Denn heirate ich sie nicht, habe schon Kinder mit ihr, nehme ich ihr die Ehre. Wird sie verstoßen aus ihrer Sippe, die der Dünkel derart verzerrt hat wie alle Adligen, weil natürlich jeder von denen beschämt ist, weniger tüchtig zu sein als sein Vorfahre, der seinen Adelstitel nicht nur erbte, sondern durch eigene Leistung erwarb. Durchlaucht. Das kann, das darf ich nicht. Hoheit, christlich, kirchlich, eine zweite Frau antrauen? Eine Todsünde. Todsünde? Meine, dass ich eine zweite Frau nahm oder ihre, wenn sie uns trauen? Ich denke, der Pöbel, der die Kirchen besucht, behauptet, Todsünde seien uneheliche Kinder. Jetzt bitte ich Sie, Dr. Luther, die Kinder meiner Freundin ehelich zu machen. Da sprechen Sie banausisch wie ein Handwerker oder Advokat von Todsünde. Was ist denn nun Sünde? Ein Mädchen sitzen lassen mit Unehelichen oder sie heiraten, obwohl man Familie schon hat? Es gibt keinen Herrscher auf Erden, außer meinem Fürsten Christian, dem ich nicht nur als Person, sondern wir Evangelischen überhaupt so sehr zu Dank verpflichtet sind, wie nur eurer kurfürstlichen Hoheit, die schon das ganze große Hessen evangelisch reformiert haben. Dennoch darf ich nicht, kann ich nicht. Dann pilger ich halt nach Rom. Der gegenwärtige Papst, keine Ahnung wie der heißt, wird mich ebenso trauen mit meiner zweiten Frau, wie einst sein Vorgänger dem Grafen Gleichen eine zweite Frau angetraut hat. Und dieser Graf Gleichen kam ja nicht als Souverän, als Landesherr wie wir zum Papst, der kam als ganz armer Hund, als kleiner Bittsteller. Dagegen ja wir nicht mit leeren Händen kommen. Wir haben für Rom ein gewaltiges Mitbringsel. Ein sehr großes Land, ganz Hessen, führen wir zurück in den Schoß jener Kirche, die sich noch heute allen Ernstes die allein Seligmachende nennt. Die schöne Magd, die Philipp angemeldet hat, bringt Essen, Trauben, Trinken, stellt sie auf den Tisch. Das kommt zur rechten Zeit. Hunger wie ein Wolf. Wie Cranach der Schönen behilflich ist, den Tisch zu decken, das zeigt, er ist mit ihr intim, wie mit jedem seiner Modelle. Sie bleibt anwesend, bedient. Während die drei Herren sofort anfangen zu trinken und zu essen, spricht Philipp sehr schnodderig, ja schonungslos herablassend, um Luther merken zu lassen, er nimmt keinen Einwand von ihm an. Eigentlich zur Kenntnis nimmt er nie einen, geschweige denn ernst. Denn so sehr versteht er sich für ihn, den Machtvollen, dass der Pfarrer weiß, Hessen wird wieder rechtgläubig, würde Luther wagen, ihm nicht die zweite Frau anzutrauen. Große Herren spielten schon immer mit Ländern und Völkern wie mit Würfeln. Wir begreifen durchaus, Dr. Luther, die christliche Einehe ist so sehr integrierender Bestand Ihrer Vorstellung von Familie, dass Ihnen Hemmungen kommen und bleiben, meiner Contessa von der Saale ihre schimpfierte Ehre zurückzugeben. Euer Hoheit, Beispiel, dass ein Papst die Geliebte des Grafen Gleichen ihm als zweite Frau kirchlich angetraut hat, ist überzeugend. Auch ich, versteht sich, sah oft in Erfurt das Grab. Dennoch muss ich mir in Demut erlauben dürfen, auf einen prägnanten Unterschied hinzuweisen. Der Graf war als Kreuzritter barbarischen Arabern in die Hände gefallen. Die hätten diesen Gefangenen, wie alle anderen, massakriert. Doch es ist ihm geglückt, der Tochter des Sultans derart den Kopf zu verdrehen, schön wie Apoll sei er gewesen, dass sie ihm zur Freiheit verhalf, für sein Gelübde sie zu heiraten. Daher seine Notlüge. Ganz natürlich, ihr zu verschweigen, dass er in Deutschland längst Kinder und Weib hatte. Diesen Witz möchte ich gerne malen. Da haben Sie doch genau meine Geschichte. Denn gelogen hab ja auch ich. Natürlich wusste Contessa von der Saale, dass ich verheiratet bin. Doch gab ich ihr mein Ehrenwort, sie zu heiraten. Natürlich nicht frei erfunden, sondern unter Berufung auf Graf Gleichen. Entschuldigen, kurfürstliche Hoheit, glaube aber, nichts kann euer Verlangen, eine zweite Gattin angetraut zu bekommen, stärker legitimieren als der große Abraham. Er hatte 3 Frauen. Also bitte keine Diskussion mehr, Dr. Luther. Sonst zwingen Sie mich mit Contessa von der Saale nach Rom zu pilgern, uns dort trauen zu lassen, ausgerechnet von einem, den weder Sie, Luther, noch Meister Cranach, noch ich mehr ernst nehmen. Jedenfalls nicht dann maßt er sich an, Stellvertreter Gottes auf Erden zu sein. Euer kurfürstliche Hoheit, ich kann meiner Bewunderung gar nicht Ausdruck genug geben, dass Hoheit Frau von Saale heiraten. So exakt, kurfürstliche Durchlaucht erlauben bitte, stimmen die Schicksale der Sultanstochter und der Contessa von Saale nicht überein. Sie wird ja nicht abgeschlachtet, wie es der Orientalin zugestoßen wäre, bliebe sie unverheiratet. Und die hat sich doch nur deshalb von dem Kreuzritter entführen lassen ins Abendland, weil der verschwieg, schon eine Frau zu haben. Das glauben Sie doch selbst nicht, Luther. Fragt Liebe nach dem Preis. Ist nicht die europäische Vorstellung von Ehe hauptschuldig an der Tatsache, dass alle Familien hierzulande, kaum ist die Brunft vorbei, die Kinder aus dem Haus, nur noch zu wirtschaftlichen Vereinbarungen denaturieren? Verwechseln Sie bitte nicht Konfession mit Konvention. Dieser Verwechslung unterliegt jedermann. Die Ehe ist doch eine Einrichtung zur Lähmung des Geschlechtstriebes. Also eine christliche Einrichtung. Abraham und Odysseus litten nicht an ihr. Und für den Mann gibt es doch nur die Illegalität, die Unzucht, den Orgasmus. Alles, was nach Bindung aussieht, ist doch gegen seine Natur. Eine Banalität. Mein Onkel sagt, es gibt nur eine Liebe, die gestohlene. Ist denn deshalb alles dumm, was sich bei anderen bewährt hat, nur weil die noch nicht getauft sind? Bei meinem höchsten Respekt, Hoheit. Respekt vor mir oder vor dem Papst? Dann pilgere ich vielleicht besser zu dem nach Rom. Nein, Hoheit, bitte, natürlich nur dies nicht. Soll plötzlich Reformation heißen, wieder päpstlicher zu werden, engherziger, hartherziger, als vor 200 Jahren ein Papst war? Wir sind allzumal Sünder, Hoheit. Wer wüsste das besser als einer, von dem noch heute ganz Wittenberg, fragen Sie Cranach, herum erzählt, er habe ständig 3 Weiber gehabt. Die hatte ich nie, höchstens 2. Und bin seit Jahren diesen beiden treu. Bin auch allen treu, mit denen ich was habe. Dann sind wir uns doch einig, Luther. Mehr als 2 will ja auch ich nicht. Muss schließlich auch noch regieren. Gehen wir also zur Trauung. Margarete wartet schon drüben bei ihrer Tante. Das Schlösschen, wie Sie wissen, hat eine Kapelle. Wenn das Edelfräulein von der Saale, Euer Hoheit, zweite Gemahlin wird. Wahrhaftig, wir müssen sie schützen vor der Verachtung als mehrfach uneheliche Mutter. Höre mit Freude, Doktor, dass Sie nun auch das Alte Testament auf Deutsch dichten. Dürfen wir uns erkenntlich erweisen, diese Mühsal, Herrn Professor, wenigstens zu finanzieren? Das würde mir sehr helfen, kurfürstliche Hoheit. Es geht mir finanziell total miserabel. Ja, derart schlecht, dass ich nicht riskieren kann, der Contessa von Bora, die seit Jahren bei mir wohnt, die Ehe anzubieten, ohne die, obwohl noch kein Kind, sie aus ihrer Sippe verstoßen bliebe. Martin, trotzdem zurück zu unserer Frage. Gibt es von Jesus Ehegesetze? Treu sein. Kennst das Gebot? Schließe daraus, eine zweite Frau wollte er nicht. Verlange ja nicht, dass Jesus eine zweite Ehe anbietet. Kurfürstliche Hoheit, ich war noch nie so vor mir selbst bloßgestellt wie jetzt. Will sagen, dass wir allzumal konventionsdumm werden, wurde mir noch nie so elementar bewusst wie in diesem Gespräch mit Euer Hoheit, das mich, als Kompliment gemeint, pausenlos in Verlegenheit bringt. Und wozu ist jemand Fürst oder Papst, jedenfalls Gesetzgeber, wenn er nicht einen verjährten, will sagen albern gewordenen Brauch neu überdenkt? Wirst du recht haben, Lukas. Womit wir also, kurfürstliche Hoheit, einig sind. Gehen wir sofort zu ihrer Trauung. Gibt keine würdigere Kapelle als drüben die im Schloss. Auch ich werde mich dort trauen lassen, sollte das Edelfräulein von Bora mich endlich ehelich erhören wollen. Will nicht stören doch, Herr Professor Luther. Schon lange wartet da draußen ein vornehmer Landmann, der sehr drängt, ihn als Emissär von Herrn, ich weiß nicht, ob ich richtig verstanden habe, eines Herrn Thomas Münzer anzumelden. Der hat noch gefehlt, soll morgen wiederkommen. Kurfürstliche Hoheit, darf ich mir untertänigst erlauben, Sie zu bitten, mich jetzt Ihrer Contessa von der Saale vorzustellen. Philipp lacht, geht dann ab, fasst Cranach herzlich am Oberarm. Man kann nichts gewinnen. Freund, käuflich, wie du gehört hast, also auch ich. Noch vor einer Stunde und mein Lebtag lang vorher hätte ich geschworen, ich wäre niemals so käuflich, einem die zweite Frau anzutrauen. Also käuflich. Auch ich. Wie jeder. Hast dich so tapfer gewehrt, Martin. Du konntest doch, erpresst vom Fürsten wegen Hessen, gar nicht anders. Und stell dir vor, Philipp macht sich auf zum Papst mit seiner immer Schwangeren und gibt ihm für seine Trauung das ganze Land Hessen zurück. Bist so realistisch, wie du malst. Ich aber muss lernen, spät genug zwischen richtig und vernünftig zu entscheiden. Richtig ist mein Nachgeben nicht, aber vernünftig. In Wahrheit hat Luther sich auch davor gedrückt. Er hat die von ihm unvermindert borniert als Sünde eingeschätzte Trauung des Fürsten mit einer zweiten Gattin irgendeinem namenlosen Pfarrer in der Provinz aufgehalst. In mittleren Jahren etabliert wie kein König, wie außer ihm nur noch der Papst, war auch Luthers Mut weg. Wer das gewagt, der mit 30 die Thesen anschlug, dessen Elan ist dahin, sobald er Karriere gemacht. Das ist nicht Luthers Charakter anzukreiden, das ist von Natur in jedem so. Übrigens war der Heros bis zum Tode, wenn auch ohne das in aller Schärfe zu wissen, aufs Äußerste bedroht. Kaiser Karl V., der Luther um 12 Jahre überlebte hat, resümierte es als den größten Fehler seiner langen Regierungszeit sei gewesen, Luther nicht doch zu verbrennen. Tatsächlich hätte im schutzlosen Wittenberg niemand den Kaiser daran hindern können, Luther zu entführen, wie ihn Friedrich der Weise auf die Wartburg brachte und zu töten.